Ich blickte auf und sah, da zeigten sich auf einmal vier Hörner. Als ich nun den Engel, der mit mir redete, fragte, was haben diese zu bedeuten? Sprach er zu mir, das sind die Hörner, die Juda, Israel und Jerusalem verstreut haben. Sodann ließ mich Jahwe vier Schmiede schauen, und als ich fragte, was wollen die tun? Antwortete er folgendermaßen, jenes sind die Hörner, die Juda dermaßen verstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob, diese aber sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen, um die Hörner der Nationen niederzuschlagen, die das Horn wider das Land Juda erhoben, um es zu verstreuen. Ich blickte auf und sah, da zeigte sich auf einmal ein Mann, der in seiner Hand eine Messschnur hielt. Als ich nun fragte, wohin willst du gehen? Sprach er zu mir, Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge sei. Da trat auf einmal der Engel, der mit mir redete, hervor, und ein anderer Engel trat auf, ihm gegenüber, zu dem sprach er, lauf, sage jenem jungen Manne dort Folgendes, frei und offen wird Jerusalem daliegen wegen der darin befindlichen Menge von Menschen und Vieh, und ich selbst, ist der Spruch Jahwes, will ihm ringsum als eine feurige Mauer dienen und mich herrlich in ihm erzeigen. Ha, ha! Flieht doch aus dem nordischen Land, ist der Spruch Jahwes, denn wie in die vier Winde des Himmels habe ich euch zerstreut, ist der Spruch Jahwes. Ha! Nach Zion rettet euch, die ihr in Babel wohnt. Denn so hat Jahwe der Heerscharen geboten, hat auf Ruhm mich ausgesandt zu den Völkern, die euch plünderten, denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Denn fürwahr, ich will meine Hand über sie schwingen, dass sie eine Beute ihrer Untertanen werden sollen, und ihr erkennet, dass mich Jahwe der Heerscharen gesandt hat. Juble und freue dich, Tochter Zion. Denn alsbald erscheine ich, um in deiner Mitte zu wohnen, ist der Spruch Jahwes. Da werden sich dann an jenem Tage viele Völker an Jahwe anschließen, um zu seinem Volke zu gehören und mitten unter dir zu wohnen, und du wirst daran erkennen, dass mich Jahwe der Heerscharen zu dir gesandt hat. Jahwe wird Juda als sein Erbteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem wiederum erwählen. Alles Fleisch sei stille vor Jahwe! Denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung.